Zu der Zeit, da viel Volks da war und hatten nichts zu essen, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert des Volks, denn sie haben nun 3 Tage bei mir verharret und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ungegessen von mir heimließe gehen, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn etliche waren von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viel habt ihr Brote? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, dass sie sich auf die Erde lagerten. Und er nahm die 7 Brote und dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie dieselben vorlegten. Und sie legten dem Volke vor. Und hatten ein wenig Fischlein. Und er dankte und hieß dieselben auch vortragen. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken auf, 7 Körbe. Und ihrer waren bei 4000, die da gegessen hatten, und er ließ sie von sich. Und alsobald trat er in ein Schiff mit seinen Jüngern und kam in die Gegend Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen heraus und fingen an, sich mit ihm zu befragen, versuchten ihn und begehrten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was sucht doch dies Geschlecht Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen geben. Und er ließ sie und trat wiederum in das Schiff und fuhr herüber. Und sie hatten vergessen, Brot mit sich zu nehmen und hatten nicht mehr mit sich im Schiff, denn 1 Brot. Und er gebot ihnen und sprach: Schauet zu und sehet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteige Herodes. Und sie gedachten hin und wieder und sprachen untereinander: Das ist es, dass wir nicht Brot haben. Und Jesus vernahm das und sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr euch doch, dass ihr nicht Brot habt? Vernehmet ihr noch nichts und seid ihr noch nicht verständig? Habt ihr noch ein verstarrtes Herz in euch? Habt Augen und sehet nicht und habt Ohren und höret nicht und denket nicht daran. Da ich 5 Brote brach unter 5000, wie viele Körbe voll Brocken hobet ihr da auf? Sie sprachen: 12. Da ich aber die 7 brach unter die 4000, wie viele Körbe voll Brocken hobet ihr da auf? Sie sprachen: 7. Und er sprach zu ihnen: Wie vernehmet ihr denn nichts? Und er kam gen Bethsaida, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrührte. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor den Flecken und spitzte in seine Augen und legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er sah auf und sprach: Ich sehe Menschen gehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermal die Hände auf seine Augen und hieß ihn abermal sehen, und er ward wieder zurechtgebracht, dass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach: Gehe nicht hinein in den Flecken und sage es auch niemand darinnen. Und Jesus ging aus und seine Jünger in die Märkte der Stadt Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten: Sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Etliche sagen, du seist Elias. Etliche, du seist der Propheten einer. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und hob an, sie zu lehren: Des Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und über 3 Tage auferstehen. Und er redete das Wort frei offenbar. Und Petrus nahm ihn zu sich, fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrum und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, dass göttlich, sondern dass menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.